Stell dir mal vor, du wärst nicht hier, sondern in Berlin. Alles wär weg und du wärst hin. Wär das nicht komisch in deiner Welt? Alles kaputt, alles zerfällt. Wär das nicht komisch? Alles was war, wär plötzlich weg. Die vielen Freunde hätten keinen Zweck. Wär das nicht komisch? Versuchst noch zu feiern, doch deine Freunde sind alle am Reihen. Jedenfalls die, die jetzt noch da sind. Alle anderen sind weg und du bist ein Häufchen armseliger Dreck. Wär das nicht komisch? Wär das nicht komisch?